in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen seh. Ich fühl das Rückenmark sich kräuseln und das Jod im kleinen Zeh. Es schießt ein Blitz durch meinen Kopf und ich kann mich kaum bewegen. Dein Lachen lässt mich schweben und dein Zwinkern macht mich dumm. Es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen seh. Sein. Du bist nicht grau, bist keine Maus. Das Leben ist doch schöner, wenn du an die Liebe glaubst. Es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen seh. Ich fühl das Rückenmark sich kräuseln und das Jod im kleinen Zeh. Es schießt ein Blitz durch meinen Kopf und ich kann mich kaum bewegen. Dein Lachen ist macht mich dumm, es schießt ein Blitz in meinen Kopf, wenn ich in deine Augen seh. Dass du eigentlich nicht schüchtern bist, hab ich dir schon lange angesehen. Ob du trotzdem noch alleine bist, na das wollen wir erst mal sehen. Ich hab noch tausend Fragen, doch auf eine kommt es. Dass ich dein Leben ändern kann. Im Namen der Liebe, sag, bist du noch frei? Im Namen der Liebe, da bin ich dabei. Im Namen der Liebe steht geschrieben, ihr sollt nicht allein sein, sondern euch lieben. Im Namen der Liebe, sag, bist du noch frei? Im Namen der Liebe, dann sind wir schon zwei. Im Namen Tiefen, süße Glück hinein. Ganz egal, wohin der Weg. Liebe versaut. Ich hab dir immer vertraut. Dir zu glauben ist schwer. Ich vermiss dich so sehr. Ich geb noch lange nicht auf. Augen zu und durch. Schluss aus und vorbei. Im Leben geht so viel in zwei. Bei uns war Was dir gehört, reißt man dir. wieder frei. Letzte Wort, doch wenn's drauf ankommt, dann schreien nur die Wände laut und man schweigt sich einfach an. Ich bin wieder frei, aus und vorbei, doch diesmal mit dir war etwas mehr dabei. Ich hab dich geliebt und du fehlst mir noch sehr. Verdammt, ich geh zu und verdammt, das ist schwer. Ich bin wieder frei, das ist mir nicht neu. Ich bin allein im Spiel für uns zwei. Ich hatte den Himmel und die Hölle dazu. Denn Sehnsucht tut weh, das weiß ich wie du. Jetzt liege ich wach und ich sag mir dabei: Denk nicht mehr an sie, ich bin wieder frei. Jetzt laufe ich durch die Stadt hier, allein und ohne Ziel. Mit dir das war was anderes, doch das hilft mir jetzt nicht viel. Jeder hat mal Glück im Pech, bei mir ist's umgekehrt. Jetzt bist du bei dem anderen, die Welt dreht sich total verkehrt. Ich bin wieder frei, aus und vorbei, doch diesmal mit dir war etwas mehr dabei. Ich hab dich geliebt und du fehlst mir noch sehr. Verdammt, ich geh zu und verdammt, das ist schwer. Ich bin wieder frei, das ist mir nicht neu. Denn ich bin allein im Spiel für uns zwei. Ich hatte den Himmel und die Hölle dazu. Denn Sehnsucht tut weh, das weiß ich wie du. Jetzt liege ich wach und ich sag mir dabei: Denk nicht mehr an sie, ich bin wieder frei. Ich bin wieder frei, aus und vorbei. Ich bin wieder frei. Ich hatte den Himmel und die Hölle dazu. Denn Sehnsucht tut weh, das weiß ich wie du. Jetzt liege ich wach und ich sag mir dabei: Denk nicht mehr an sie, ich bin wieder frei.

not be the ones outside looking at the world go by. So you're standing all alone. Wasted time is gone for good. Say no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands like a feather on the sands, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. No one can take you from me. You will be forever.